Gut, ihr Lieben, jemand hatte, was war die Frage, die letzte? Ja, ganz kurz was. Ich möchte euch wirklich noch was sagen hier, was ich mitgebracht habe oder was es bald auch gibt. Ich habe jetzt nur 2, 3 Punkte kurz ein bisschen aus diesem Studienkurs, den es ab Oktober geben wird, den wir herausgebracht haben, bisschen was gesagt. Gottes Reden im Alltag erleben, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, weil Gott möchte im Alltag reden, während du kochst, während du an deinem Job bist, wie auch immer, haben wir immer wieder gehört. Und das ist wirklich es ist mehr wie ein Grundkurs. Wir nennen es Prophetie, Handbuch Prophetie, da gibt es CDs dazu. Und das fängt an für Leute, die vielleicht total am Anfang noch sind, aber selbst Leute, die schon Erfahrung haben, sind Sachen drin. Da sprechen wir über Symbolik, da sprechen wir über Umgang mit schwierigen Worten, wie ich es nenne. Zum Beispiel, was ist mit Worten in Bezug auf Babys? Was ist mit Worten in Bezug, gibt es sowas laut der Schrift? Und es gibt es. Was ist in Bezug auf Partnerschaft? Gibt es sowas laut Schrift in der Schrift? Und schauen uns diese Dinge an. Muss man ganz Nein sagen dazu oder unter welchen Umständen geht es? Grundsätzlich ganz schnell hier gesagt, wir gehen nicht in die Bereiche. Bist ja sowieso... Und ich kann die Sachen, wo ich das hatte, an meinen Fingern zählen. Ich weiß, eine Frau kam mal zu mir, eine Dame sagte, meine Tochter kann keine Kinder kriegen. Und ich bin da sehr vorsichtig in den Bereichen, weil es so viel auch intim ist und so schmerzhaft sein kann. Ne? Und manchmal so viele gut gemeinte, falsche Verheißungen gegeben wurden. Und ich gucke sie an und es kommt aus mir raus und sagt zu ihr, nächstes Jahr um die Zeit wirst du einen Enkel in der Hand halten. Und ich denke, ups. Aber das war nach Jahren, Jahren, Jahren Lernen, schmerzhaft. Und ein Jahr später traf ich sie, ein bisschen mehr wie ein Jahr. Und sie sagt, auf den Tag genau, ein Jahr später hielt ich meinen Enkel in der Hand. Und da gucken wir solche Dinge, was ist mit Krankheit? Haben wir schmerzhafte Erfahrungen gemacht? Ein Lieblingsvers, wenn jemand krank ist, ne, du wirst nicht sterben, sondern wirst leben, die Werke des Herrn verkündigen. Das ist, die Bibel sagt das, das ist wahr. Aber weißt du, das ist dieser Bereich, den Jan auch kurz angesprochen hat. Wenn ich für dich bete und nicht irgendwie so ein heiliger Eiskalter bin und dich lieb habe, dann ist es doch normal, dass ich will, dass du geheilt bist. Da schreit alles in mir, ja, ja, ja. Wenn ich versuche zu hören, will Gott sie heilen. Und dann kann ich dir auch noch Schriftstellen herbeiholen. So kann es ganz leicht passieren. Oder wenn ich Singles treffe und ich weiß, ich war 10 Jahre, nachdem ich mich bekehrt habe, Single. Und die 10 Jahre haben sich angefühlt wie 100 Jahre. Weißt du, und dann sehe ich die und dann denke ich, die ist so nett. Und dann kenne ich den Egon von der anderen Gemeinde und denke, ja, Herr, kann ich nicht ein bisschen? Und er sagt, lass deine Finger weg. Ich bin immer noch der beste Ehevermittler. Und ich sage, Herr, nur so ein kleiner Schubs so in die Richtung zum Essen einladen, Egon und sie. Und er sagt, wenn das magst, verliere ich noch mehr Haar. Nee. Ich sehe da, wie oft ich schon versucht habe. Ne? Aber weißt du, oder da sehe ich, wie diese Person zerbrochen darunter ist. Weil der Herr hat ja gesagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist. So ist auch nichts Schlimmes, wo du dich schämen musst, wenn du Verlangen hast nach einem Partner. Da sitzt ja auch kein Beziehungsteufel im Nacken. Sondern, weißt, und dann sitze ich da und dann spüre ich die Barmherzigkeit des Vaters, das Fühlen auch. Und da ist auch die Gefahr der Interpretation. So, ich spüre jetzt, der Vater hat da Mitgefühl und liebt sie und möchte sie trösten. Und jetzt kann mein Verstand sich wieder einschalten mit dem falschen Trost. Die Bibel sagt, ja, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und wenn sie eine Gabe hätte, dann würde sie ihr nichts ausmachen. Also hat sie keine Gabe, also gehört ihr wahrscheinlich irgendwann einen. Und jetzt sagt der Verstand, dann prophezei halt den Prinz in der silbernen Rüstung. Und dann darfst du auch noch ein bisschen Silber auslegen, prophetisch, symbolisch. Und ich sage, Leute, ich habe so Fehler gemacht. Ich habe es gut gemeint, aber ich habe Fehler gemacht. Ich habe so Fehler gemacht. Und deswegen wird der Herr alles Menschen gefallen wollen, in dir herauspressen müssen. Weißt, und er wird dir Widersacher geben und er wird dir Judas geben und er wird dir, dass du am Ende nur noch sagen kannst, Herr, weißt du was, ich kann es sowieso nicht jedem recht machen, jetzt möchte ich nur noch dir gefallen. Ich möchte einfach noch ein kleiner Junge sein. Wisst ihr, früher war es mir wichtig, wenn ich gehe, dass ihr mich liebt. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mich mögt. Ich stehe nicht da und sage, bitte lehnt mich noch mehr ab. Weißt du? Habe ich noch nie drum gebetet. Ich habe heute zu Jan gesagt, nachdem ich es erst mal für Zerbruch gebetet habe, habe ich sofort danach aufgehört. Und ich habe 2 Dinge festgestellt. Die Gebete werden sehr schnell beantwortet und das tut weh. Weißt? Und die kommen automatisch. Da muss ich gar nicht dafür beten, wenn ich mit dem Herrn gehe in die Zerbruchzeiten. Und daher seid da vorsichtig. Wisst ihr, Bereich Krankheit. Bitte, ich habe mal für jemanden gebeten. Der Herr sagt zu mir, Stefan, das ist meine Tochter. Du hast jetzt die Möglichkeit, sie freizusetzen durch deine Worte. oder sie zu blockieren. Und ich habe mal für jemanden ein Wort weitergegeben und danach sagte der Herr zu mir, gerade hast du die Person 6 Monate zurückgeschmissen in ihrem Entwicklungsprozess. Ja, du hast in etwas hineingesprochen, was du gesehen hast, stimmt, aber ich wollte es der Person zeigen. 6 Monate mehr. Ach, ich habe mich so blöd gefühlt. Ach, es tut mir so leid, dann will ich nicht mehr weitermachen. Aber weißt du, Gottes Gnade beschleunigt dann manchmal aus. Es gibt auch so einen spirituellen Turbo. Oh, Gottes Gnade da wieder beschleunigt. Wichtig ist, dass du deine Lektion lernst. In dem Moment, wo du deine Lektion lernst, strichst du geistlich in etwas hinein, wo Gottes Engel wirklich mit dem Aufräumkommando kommen. Wisst ihr, am Anfang, und darum braucht es ein geschützter Rahmen, wir können es nicht gleich. Früher, wir haben prophetische Leute, beschweren sich dauernd, dass nicht genug Prophetie da ist. Du kannst 59 Minuten vom 60 Minuten Gottesdienst, du kannst Prophetie haben und sagen sie immer noch, es ist zu wenig. Wisst ihr, darum, warum? Weil jeder, der etwas trägt von Gott, spürt diese Wichtigkeit, weil es ist wichtig. Und darum sagt der Evangelist permanent, Mensch, jetzt waren wir schon wieder 3 Stunden nicht mehr draus. Alle auf die Straße. Ihr seid schuld, wenn die in die Hölle gehen. Er hat es heute Morgen so schön beschrieben. Ich habe da mir eine kleine Geschichte mal ausgedacht, wie ihr euch auch diese Dienste vorstellen könnt. Stellt euch mal vor, da kommt ein Bus. Und der Bus ist die Gemeinde Jesu. Und Jesus sitzt am Steuer. Und da drin sitzen jetzt die Dienste. So der Pastor steht auf und sagt, hallo ihr Lieben. Ist es euch warm genug? Sollen wir die Heizung ein bisschen hochdrehen? Habt ihr genug zum Essen dabei? Fühlt euch alle wohl? Freut ihr euch, die ihr zusammensitzt hier? Und da kommt der Evangelist und sagt, hört mal zu, schlaft mal nicht alle. Da draußen stehen die Leute, guckt mal, halt mal sofort an da vorne, wir müssen die alle reinholen. Und dann kommt der Lehrer und sagt, Moment, erstmal müsst ihr die Verkehrszeichen verstehen, die da alle draußen sind, bevor überhaupt jemand rausgeht. Das heißt Autobahn, hier geht's mal schon gar nicht, ne? Und wir sind alle auf dem Weg nach Paris. Und dann steht der Prophet ab und zu auf und sagt, hey Leute, vergesst nicht, Paris, Paris. Ist das Zeichen Paris noch zu sehen? Zeichen ist noch zu sehen, Paris, Paris. Aber Leute, wascht euch bloß alle, bevor wir in Paris ankommen. Wehe, stinkt einer. Wehe, es ist leider nicht sauber. Alle waschen. Du da hinten, du hast dich vorher schon nicht gewaschen. Alttestamentlicher prophetischer Dienst. Und der Apostel, der sitzt da mit da drin. Jesus muss am Steuer sein und sagt ab und zu, hey Leute, genau das brauchen wir. Ab und zu braucht es das, dass die Leute lernen, was die Verkehrszeichen bedeuten, weil wir wollen, dass sie irgendwann auch alleine fahren können. Ab und zu braucht es das, dann war es ein bisschen raue Straße, dass der Pastor wieder kommt, ist ein bisschen kühler geworden. Sollen wir die Heizung wieder aufdrehen? Geht es dir gut? Komm, lass dich mal drücken. Und der sich sehr um das Innere kümmert. Und das dann, ab und zu braucht es, dass der Evangelist dann sagt, halt da drüben, guck mal, der müssen wir halten, der muss noch mit, der gehört in unseren Bus rein. Braucht es ab und zu. Und dann braucht es immer wieder den Propheten, auch wenn es dann alles so toll geht und alle sich freuen, weil sich mal wieder jemand bekehrt hat und jemand anders denkt dann, jetzt nehme ich ein Steuer in die Hand und fahre mal einen kurzen Umweg da, wo er sagt, nee, das Schild nach Paris ist da drüben. Das Schild ist Paris da drüben. Oder er sagt, Moment, da hinten kommt eine Gefahr, lass uns mal kurz stoppen und lass uns mal gucken, welche Gabe wir jetzt brauchen. Und so in der Art ein bisschen kannst du das vorstellen, am Steuer muss immer Jesus bleiben. Am Steuer muss immer Jesus bleiben. Was wir manchmal gemacht haben, wenn du jetzt einen Evangelist am Steuer hast, der hält an jeder Haltestelle und schleppt die Leute rein, ob die sich bekehren wollen oder nicht. Weißt du, die brechen hinten die Tür schon wieder auf, um rauszukommen, das ist ihm egal, Hauptsache vorne reingeschoben. Weißt du? Und wenn sie dann hinten ausbrechen, das ist die Schuld vom Pastor, weil der nicht hinten gestanden war und sie festgehalten hat auf die Art. Ne? So was in der Art, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen. Also, wir haben da hinten eine Liste liegen. Wir werden einen Rundbrief rausschicken, wenn das jetzt, es ist gerade im Druck, wenn es fertig ist, da gibt es einen CD-Satz dazu mit Übungen, wo du das daheim persönlich üben kannst oder mit einer Gruppe üben kannst. Da ist Symbolik drin, da ist Umgang mit schweren Worten. Was ist eigentlich in einem prophetischen Wort noch verpackt, wenn ich zu ihr sage, du wirst eine Frau des Glaubens sein? Weißt du, dann denken, oh, es ist ein schönes Wort. Und sie geht heim und findet sich morgen in der größten Glaubensherausforderung, die es überhaupt gibt. Ne? Job verloren, alles. Und sagt, dieser falsche Prophet, ich habe überhaupt keinen Glauben, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und Gott sagt, ich weiß, das ist gerade deine Glaubensschule. Das Wort fängt gerade an, sich zu erfüllen. Ich habe einen Mann prophezeit in der Gemeinde, ich sage gerade, da steht eine Beförderung vor der Tür, du wirst mehr haben als je zuvor und du wirst Einfluss haben und Leute werden für dich arbeiten. Nächster Tag wirklich, das war am Wochenende, ging er ins Geschäft und hat seine Kündigung gehabt. War ich froh, dass er nicht in meiner Nähe gewohnt hat. Aber was er getan hat, er gesagt hat, Gott hat es ja gewusst. Der wusste, als er das gesprochen hat, dass mein Chef die Kündigung schon bereit hat. Und er hat gesagt, ich nehme das nicht an. Eine Woche später hat er einen neuen Job gehabt, eine bessere Position, mehr Einfluss wie je zuvor, mehr Geld wie je zuvor. Und eine Woche hat er frisch gesagt, Gott hat es gewusst. Und er hat am Sonntag drüber geredet und hat sich nicht beschwert. Und er hat gesagt, danke Herr, dass du mich vorbereitet hast. Wenn du aber jetzt wieder ein negatives Gottesbild hast, sagst ja, Gott hat geredet, ist er nicht lieb, hat mich angekündigt, dass die Welt jetzt untergeht. Hat mir jetzt angekündigt, dass ich muss wieder irgendwas vermasselt haben und es ist die Strafe Gottes jetzt. So habe ich früher gedacht. So ist es sehr wichtig, im Empfang weitergeben. Also nachher, wer will, kann auch kurz mal da reingucken. Da ist ein Inhaltsverzeichnis drin, was da alles ist. Und grundlegend ist über Symbolik, Traumsymbolik, die ganzen Dinge, auch Fehler, die man beim Empfangen, beim Auslegen, beim Anwenden machen kann. Immer wieder Missübungen, Reflexionsfragen. So ein bisschen schön zusammengefasst, was ich glaube, was wichtig ist, um für jeden auch voranzukommen. Ich sage das nicht, um Werbung zu machen, aber ich wäre froh gewesen, ich hätte irgend sowas damals gehabt. Und trotzdem hätte ich meine Fehler gemacht, weil meine Persönlichkeit auch sehr reinkommt, die eher draufgängerisch war. Heute immer noch, aber mehr für den Herrn. Nicht mehr für andere Motive, wie es damals war. Gut, wir machen jetzt eine Übung. Und ich sehe, ihr könnt es kaum erwarten. Ihr seid voller Freude, ihr voller Kraft, voller... Bitte, Stefan, lass uns eine Übung tun. Ich spreche gerade im Glauben und sehr prophetisch. Und zwar ist es eine Übung, ich sage euch, warum wir die machen. Ich habe versucht, Übungen zu übertragen auf das, wie der Herr mich geschult hat. Wenn du prophetisch dienst, wird es irgendwann passieren, und wir haben es heute auch ein bisschen gehört, etwas, was Jan angesprochen hat, dass du hoffentlich Leuten in die Augen schaust. Speziell, wenn du prophezeist und gerade Auto fährst. Nicht in die Augen schaust, aber die Augen offen hast. Ja, aber was passieren kann, ist manchmal, du sprichst zu Leuten und es gibt manche, wenn du im Umfeld bist, die es gewohnt sind, die helfen dir. Und die sagen, und dann, ja, und noch ein Wort. Es birgt auch eine Gefahr in sich, weil du kannst dann so ermutigt sein, dass du nicht merkst, wenn Gott stoppt und du denkst, und noch eins drauf, ne? Und dann bist du zu weit gegangen. Oder, wie ich es auch manchmal erlebe, du hast wirklich Leute, die erleben es das erste Mal, sind sehr erstaunt oder haben ein Problem damit und sitzen dann so da. Und du prophezeist und prophezeist die wunderbarsten Dinge und danach kommst du zu dir, Bruder, das war echt gut, was du da gesagt hast. Weißt? Und du musst lernen, was ich in den Schulen immer wieder mache, irgendwann bringe ich die Leute zu, sie lernen nicht von dem beeinflusst zu sein, was sie drumherum sehen. Es kann sein, dass jemand mal sagt, sehe ich überhaupt nicht so und du hast recht gehabt. Früher habe ich mich sofort entschuldigt, wieder falsche Minderwertigkeitsmentalität, sondern heute bin ich da ein bisschen vorsichtig, höchstens ist es wirklich klar auf der Hand. Wenn ich zu jemandem sage, du hast 6 Kinder und er sagt, ich habe nur 4, dann tue ich es nicht interpretieren, der Herr will, dass noch 2 machst. Weißt, so spricht der Herr, aber jetzt heim mit deiner Frau. Weißt, nee, sondern dann ist es Fakt. Weißt du, dann tue ich nicht rumdiskutieren. Könnte es vielleicht sein, dass du einen entfernten Verwandten hast, der wie ein Sohn zu dir ist oder so, ne? Nee, das ist Spekulation und das gehört in einen anderen Marktbereich, nicht in die Prophetie. Und was wir jetzt machen werden, ist dieses Navi-Prophezeien. Die Theologen sind sich nicht ganz sicher, heißt es Navi, was ich interessant finde, wenn es wirklich Navi heißen würde, oder Nabi. Wie auch immer, ich streite mich da gar nicht groß rum. Für mich geht es darum, wie funktioniert es. Und zwar, Jesus hat es auch mal beschrieben mit Strömen des lebendigen Wassers, die von dir fließen werden. Es gibt solche Nabi-Propheten, die auch, Samuel war auch einer, obwohl er auch ein Seher war. Das ist wieder ein ganz anderer Bereich, wo du den verschiedenen Sinn empfängst. Aber er ist manchmal auch in diesen Bereich gegangen. Und zwar funktioniert es folgenderweise. Die haben nichts vorher, kann schon mal was haben, aber oft haben sie auch nichts. Und die treten im Glauben heraus und sagen, liebe Schwester, ich glaube, der Herr möchte dir sagen, das ist so. Unsere amerikanischen Geschwister sagen, Sister, the Lord is speaking to you. Okay. Und dann fängst du an. Wie ich das erste Mal so einen Propheten gesehen habe, es war interessant. Da kam die Gemeinde nach Heidelberg, war schon ein paar Wochen unterwegs, hat nur noch einen Anzug dabei gehabt, wo die Hosen zu kurz sind. Ein Bart, ziemlich dünn. Als der reinkam, habe ich gedacht, fehlen nur noch, dass die Heuschrecken im Mund sind. dann glaube ich, das ist Johannes der Täufer, der von den Toten zurückkam. Weißt du, also wirklich. Und der ging immer rum und du hast echt Angst gekriegt und guckte. Und der konnte wirklich Volltreffer haben, aber auch voll nebendran hauen. War aus Südafrika, wurde empfohlen von einem Freund. Und dann kam er da. Und wenn er dann prophezeit hat, dann hat er seinen Finger, seinen knöchigen Finger oft in die Schulter von den Leuten rein. Und ich dachte, danach brauchen wir einen Heilungsgottesdienst, weißt du? Der hat da richtig, also war ein bisschen schreckhaft, ne? Aber er war an einem Ort, wo man einiges gewohnt war. Und der fing dann an. Und der hat dann, ging dann hin, Sister, und dann fing er an. Und dann hat er geredet und geredet und geredet. Und dann habe ich das erste Mal das gesehen. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt auch mal. Weil, wisst ihr, bei mir war das immer so. Ich glaube, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Und ich glaube, wir können zumindest mal, mein Sohn, wenn der was Grace sieht, dass sie was bekommt, dann überlegt er sich nicht, ob er fragen sollte, ob es ihm zustellt. Und ich sage, und was ist mit mir? Und so bin ich beim Herrn. Wenn ich was sehe, sage ich, und was ist mit mir? Und dann in einem geschützten Rahmen, ohne Menschen dabei zu benutzen oder weh zu tun, probiere ich das mal. Und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich geguckt, wie der dann weg war. Habe ich mal bei jemand geguckt, habe man geschnappt, habe ich es dann mal probieren. Und dann habe ich angefangen. Und dann floss das. Und dann floss das. Und es ist fast wie ein, du redest einfach. Und du lässt es rauskommen. Das ist herausfordernd. Ich sehe eure Köpfe. Wir werden es jetzt gleich üben. Und zwar folgendermaßen. Um euch zu helfen, werdet ihr euch mit dem Rücken zur Wand drehen, damit ihr nicht seht, wer da ist. Weißt du, weil damit bist du nicht beeinflusst von deinen natürlichen Sinnen. Ich habe in solchen Übungen mich schon hinten dran gestellt, bekam eine Korrektur, obwohl ich gesagt habe, keine Korrektur, bekam eine Korrektur, die dreht sich um und, ach Stefan, wenn ich gewusst hätte, dass du es bist, hätte ich es nicht gesagt. Aber ich sage, genau aus diesem Grund haben wir die Übung gemacht. Und weißt du was? Ich habe die Korrektur gebraucht, das war richtig. Und die hätte mir das nie gegeben. Es war nichts Massives, aber es ging um meine Beziehung mit Gott. Dass ich im Rackern war und im Tun und Gott sagt, Mensch, ich sehe mich so nach dir. Komm wieder in meine Gegenwart und hör auf, selbst so viel zu machen. Das hätte sie mir nie gesagt, weil ich bin ja der Lehrer der Schule. Bei mir muss ja alles okay sein in meiner Beziehung mit Gott, sonst könnte ich ja das nicht machen hier, ne? Ja, Hollywood. Nee. Ihr Leute, ihr lieben Geschwister, wir tun, was wir tun, weil Gottes Gnade uns diese Dinge gegeben hat oder weil du eine bestimmte Berufung hast in deinem Job, in deiner Arbeit. Und während wir es tun, lernen wir noch weiter. Ein Leider ist nicht ein Leider, weil er perfekt ist. Ich bin kein Leider oder irgendwelche Leute Leider, weil wir perfekt sind, sondern weil Gott uns gesagt hat, wir sollen hier Verantwortung übernehmen. Und daran sollte man eigentlich ein Leider erkennen, dass er Verantwortung übernimmt für die Schafe, für die Gemeinde Jesu, wie ein Vater, wie eine Mutter. Und daran erkennt man sie. Und die müssen auch nicht perfekt sein. So, wer ist denn schon ein bisschen gewohnt zu prophezeien? Ihr habt es heute Morgen den ganzen Tag gemacht hier. Das gehört ihr zusammen? Kommt doch mal vor, ihr zwei Lieben. Und ich sage genauso, wie ihr es gestern schon gehört habt, hier ist eine Schule, hier dürfen wir Fehler machen. Wir haben die Erfahrung und die Weisheit, die Dinge auszubaden. Und die werden jetzt auch nicht über der Hans und die Franzi kommen zusammen und solche Dinge prophezeien und auch nicht über Berufungen, Apostel von Afrika. Wird auch niemand sagen, so spricht der Herr. Der Pastor ist fertig hier, das ist jetzt deine Gemeinde. Nichts in dieser Richtung, okay? Nichts in dieser Richtung. Ansonsten werden wir den alttestamentlichen Steinigungsdienst mit Stühlen werfen, neu auferwecken, okay? Wisst ihr, warum ich die Witze mache? Weil wir nehmen die Sachen manchmal zu ernst, ihr Lieben. Wir nehmen all diese Dinge manchmal so ernst. Und wir sind so ernst manchmal, dass Gott selbst beeindruckt ist. Komm mal hoch da. Stell dich mal bitte da hoch. Es ist jetzt ein bisschen herausfordernd, weil ihr da steht. Ne? Komm, Liebes. Okay. Stellt euch mal, guckt die Wand an. Und ich werde jetzt gleich irgendjemand hinter euch stellen, ja? Und ihr könnt innerlich, wenn ihr wollt, schon ein bisschen fragen, den Herrn, was euch zu sagen, ob er was gibt. Aber ich möchte auch euch ermutigen, geht mal nicht in dem sicheren Rahmen, wo ihr wisst, wo ihr vielleicht normalerweise prophezeit, sondern wir werden es so machen, ihr sprecht jetzt gleich über etwas, was im Moment im Leben dieser Person geschieht und warum Gott die Person durchgehen lässt. Das muss nicht sehr spezifisch sein, ist auch besser, aber es ist allgemein um der Person zum Beispiel. Kann sein, dass eine Person durch eine Zeit geht, wo Gott sie ganz spezifisch im Moment wieder Glauben lehrt. Und deswegen sind ein paar Herausforderungen gekommen, auch in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Veränderung. Weißt du, so in der Richtung oder Geduld lehrt oder irgendwelche solche Sachen. Ja? Aber ohne nachzudenken. Sondern wirst du gleich sagen, ich empfinde, ich glaube, dass der Herr dir sagen möchte. Und dann legst du los. Und du redest, wie wenn du einfach drauf losreden würdest und was auch immer du sagst, es könnte nicht falsch sein. Ja? Stell dir mal vor. Könnte ja passieren. Okay. Und ihr dürft euch nicht umdrehen, bitte, ja? Egal, was geschieht. Der einzige Grund, warum ihr euch umdrehen dürft vorher, ist, wenn Jesus zurückkommt, aber ansonsten bleibt ihr jetzt so, okay? Ihr bleibt dort. So, jetzt hole ich zwei Leute raus. Und wenn ihr jetzt gleich die Hand drauflegt, nur als ein Zeichen des Kontakts, dass sie wissen, dass jemand da ist, bitte, wenn es ein Mann ist, nicht so drauflegen, dass sie fast zusammenbricht und sagt, das muss ein Mann sein. Okay, sondern sanft, wie du als Mann Gottes bist, auch deiner Frau gegenüber, ganz sanft die Hand drauf und auch die Frau, okay? Und wenn die jetzt gleich was sagen, auch nicht hinten dran sagen, kein Ton von euch, okay? Die dürfen nichts hören, die dürfen nichts mitkriegen, dass sie irgendwie erahnen könnten, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau oder so dahinter, ja? Wenn ihr wollt und Mut habt, könnt ihr auch, bevor ihr anfangt, sagen, ich glaube, es ist ein Mann oder ich glaube, es ist eine Frau. Die Chancen sind ja 50-50. Es gibt Situationen, da sind sie nicht so gut, ne? Nur mal nebenbei gesagt. Also, schließt die Augen. Ich habe euch extra ein bisschen Zeit gewonnen, damit ihr den Herrn um Hilfe bitten könnt. Komm. Und jetzt werde ich die erste Person mal. Gut. Warte mal, du fängst noch nicht an. Ja? Warte, bis ich sage, loslegen. Und wer hat mich mehr angelacht vorhin die ganze Zeit? Ups. Dann. Okay, was ich jetzt machen werde, bitte, es ist ganz normal, wisst ihr, das ist herausfordernd, ihr steht vor Leute, der Verstand wird sagen, Mensch, wenn das schief geht, was sollen die Leute denken, weißt, die Gefühle würden sagen, können wir heimgehen, all diese Sachen, ist ganz normal. Und so versuch einfach mal von der Herzensebene, du kannst gerne so ein bisschen reinzufühlen innerlich, sag, Herr, zeig mir, was da los ist, und dann, ohne was zu haben, fang an loszusprechen. Ich glaube, das ist das, was der Herr im Moment in deinem Leben tut, aus diesen und diesen und diesen Gründen. Ja? Und wenn er dir da noch was gibt, wegen einer besonderen Begabung oder irgendwas, dann kannst du es auch versuchen auszudrücken. Ja? Okay. Gut. Bei dir auch klar. Okay. Und weil wir Gentlemen sind, machen wir Ladies first. Danke, Jesus. Los. Also ich habe die Worte gehört, Apfelbaum und Früchte. Ich habe den Eindruck, dass Gott Gaben in dich hineingelegt hat und möchte, dass du jetzt die Früchte einsammelst. Ja, weiterreden? Weiter. Mehr kommt nicht. Ja, red weiter, es kommt, wenn du redest. Stell dir mal vor, du willst den Mund aufmachen und es kann nicht schief gehen. Red mal weiter. Weil das ist jetzt auf der Ebene, wo du es gewohnt bist, wie du prophezeit hast. Geh mal weiter. Und ich habe vorher auch das Wort Unfall gehört. Red weiter. Jetzt musst du natürlich in diese Richtung reden. Ich weiß nicht, wie ich tun soll. Red. Kannst du anfangen sagen, und ich glaube, ich habe das Wort gehört, weil der Herr Folgendes in dieser Richtung sagen möchte, und dann rede ich drauf los. Und vielleicht möchte der Herr sagen zu dir, weiß nicht, okay, ich gehe mal rüber zu ihm. Ja. Liebes, bleib mal noch stehen. Okay. Komm, reden wir drauf los. Also ich denke, dass der mir was gezeigt hat, eine Schlangenlinie wie eine Straße, die völlig nach links und rechts so hin und her geht. Und mir kommt vor, dass es damit zu tun hat, dass du im Moment keine Ahnung hast, wo es in deinem Leben weitergeht. Aber ich werde dir von Gott sagen, dass er die Leuchte vor deinem Fuß ist. Du siehst nicht mehr erst den nächsten Schritt, aber du weißt, dass dich Gott ans Ziel bringen wird, egal wie der Weg ausschaut. Weiter. Jetzt. Weiter, nicht denken. Ja, ein Berg kommt noch vor dir. Es wird auf jeden Fall so sein, dass du über den Berg drüber kommst. Und wenn du oben stehst, wirst du sehen rundherum, dass so lauter wunderschöne Berge sind. Es ist ein weiter Blick, es ist der große Überblick, die große Freiheit. Es ist der Bereich, wo du aufatmen kannst, der Bereich, wo du weit siehst, der Bereich, wo du denkst, jetzt bist du angekommen. Es ist jetzt auf der einen Seite die Sonne Gottes, die scheint, auf der anderen Seite der Mond, der scheint, beides von Gott gemacht. Es ist nichts mehr, was dich rausbringen kann aus seiner Nähe. Gut, sehr gut. Dreh dich mal um, guckt euch mal an. Sag uns mal was dazu, warum das dich so berührt hat. mein Sohn wieder zu mir kommt. Und das Bild hat es für dich bedeutet irgendwie? Das Bild hat da zu dir gesprochen? Hm? Ja. Sitze ich einfach, Liebes. Lass es einfach noch ein bisschen an dir wirken. Das ist auch, da kommt auch innere Heilung und innerer Trost mit. Okay, setz dich einfach ein bisschen hin, ja? Aber was hat es zu dir gesagt, was er gesagt hat? Und wisst ihr, beim Feedback, wir müssen ganz ehrlich sein. Du kannst auch nicht in der Schule, die Lehrerin, am Anfang lässt sie dich das A mal ein bisschen unvollkommen schreiben, aber irgendwann sagt sie, diese Seite ein bisschen mehr gerade und das, ne? Wir müssen auch ehrliches Feedback geben. Was zu allgemein war, sagen wir, ja, das war sehr allgemein, das könnte jeden zutreffen, hat mir jetzt nichts Besonderes gesagt, aber das hier, das bestätigt, das passt, so lernen wir auch. Ja, also ich habe auf der einen Seite das Gefühl, ja, dass es jetzt nicht mich irgendwie wie ein Hammer getroffen hat, aber ja, es gibt sicher Bereiche, wo ich einfach, also wo Gott mir das auch sagt, den nächsten Schritt zeige ich dir und wo ich einfach nicht ganz klar ja, sehe, wo es hingeht. Und war das hauptsächlich, was dich mehr getroffen hat jetzt von dem Ganzen? Das war das, was für dich herausgehoben wurde mit dieser Sicht? War das das, was am stärksten rüberkam? Ja, oder wie? Pass auf, ich sage jetzt gleich noch was dazu. Ich sage gleich, ist okay, wie es ist. Aber danke, danke, gell? Ich sage was zu euch beiden. Gottes Segen, darf ich setzen, ja. Zu euch beiden. Du hast in dem Bereich prophezeit, wo du gewohnt bist. Das war ein Sicherheitsbereich und das so, ne? Wirklich, ich möchte, pass mal auf. Unser Bauherr. Steh mal auf, bitte. So, heute Morgen saß ich schon da und musste mal zu ihm rübergucken. So habe ich, aber mehr wie jetzt, dass ich einfach rumgeguckt habe, sondern es ist manchmal, wenn du mit der Kamera rumgehst und plötzlich für einen kleinen Moment, ganz kleinen Moment, ist deine Aufmerksamkeit auf eine Person gerichtet. So, das hatte ich heute Morgen. Früher bin ich immer gleich losgeschossen, weil ich die Angst hatte, was zu verpassen. Und somit war mein ganzer Dienst beeinflusst. Jetzt warte ich, weil heute weiß ich, wenn Gott will, dass ich zu der Person was sage, treffe ich sie irgendwo, wenn es sein muss, auf der Toilette, irgendwo. Ich habe schon Leute am Flughafen getroffen, weil Gott wollte, die waren in der Versammlung und dann habe ich noch was sagen sollen. So, jetzt waren wir vorhin beim Essen nochmal beieinander gesessen. Aber ich dachte, interessant, Gott, jetzt schickst du mich schon wieder her. Jetzt machen wir die Übung. Ich habe ganz vergessen, guck wieder rum, wo meine Aufmerksamkeit wieder auf ihn. Jetzt habe ich aber noch nichts. Ich lasse euch jetzt hinter die Kulissen gucken. Ne? Ihr dürft weiter da stehen, ja? Oder weißt du was? Nein, setzt euch hin, genießt es. Ihr wart sehr tapfer, ihr wart sehr mutig. Applaus mal für die zwei. Applaus für die zwei. Ich meine, ich muss dazu sagen, diese Übungen und auch so das da vorne mache ich normalerweise, nachdem wir viel länger Zeit schon miteinander haben. Und du hast auch immer das Recht hier, sollte ich dich fragen oder sagen, komm doch mal nach vorne und du möchtest nicht, darfst du sagen, nee, du im Moment nicht, bitte. Ne? Das ist kein Problem, da tue ich dich auch nicht beurteilen, weil ich kenne das und du hast ja vom Herrn gehört, manchmal geht es ihm auch so, sagt der Herr, bitte nicht. Und so geht es uns allen. Also niemand soll hier die Angst haben, wenn ich komme, dann ruft er mich vielleicht raus. Ja? Du darfst es sagen. Und du bist deswegen auch nicht weniger Christ oder weniger begabt. Ne? So, jetzt gucke ich ihn dann an und denke, okay, ja, dann kann ich warten. Weil aber ein guter Lehrer auch demonstriert und macht und innerlich den Herrn um Hilfe bittet, dass er einem hilft, werde ich mich jetzt selbst da rein zu bewegen. Und was ich meine ist folgendes, komm mal vor, mein lieber Bruder. Wie ist dein Name? Gerhard. Gut. Jetzt je nachdem, in welchem Umfeld du bist, wenn ich das erste Mal wo bin und vielleicht eine Gemeinde oder selbst in öffentlichen Veranstaltungen, wo Leute sind, die Gott nicht so kennen, sage ich vielleicht mal, ist es okay für dich, wenn ich dir ein paar Dinge weitergebe, die ich glaube, die Gott zu dir reden möchte? Ja. Weißt, und während ich das rede, denke ich schon, Herr, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass du mir was gibst. Weil jetzt bin ich sehr aufs Wasser rausgegangen. Und jetzt sieht es so aus, wie wenn das Wasser langsam anfängt zu sinken. Über die Jahre bin ich ruhiger geworden, weil ich weiß, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, ich habe es viel mehr und mehr gelernt. Und trotzdem kann es wirklich auch mal sein, dass Gott zumacht. Dann habe ich schon mal wieder Leute zurückgeschaut und gesagt, das ist nichts mit dir persönlich, vielleicht beim Nächsten. Und dann bin ich sogar manchmal zuerst noch zu jemand anders und dann hat Gott mich zurückgeführt. Keine Ahnung warum, aber da war noch nicht der Zeitpunkt für ihn. Vielleicht war eine Minute oder fünf Minuten später, nachdem man es da gesehen hat, offener. Ich weiß es nicht. Ich muss auch nicht alles wissen. Es reicht, wenn es mein Vater weiß. So, bei mir auch, wenn ich Leute berühre, wenn ich manchmal nichts habe, berühre ich sie und dann wird was aktiviert. Das ist bei sehr vielen prophetischen Leuten ist es so. Aber manchmal springe ich dann einfach in dieses Nabi-Prophezeien und dann fange ich an. Wie war dein Name nochmal? Gerhard. Gerhard. Sehr, sehr verheißender Prophet, ne? Weiß den Namen nicht. Ne? Sehr verheißender. Soll der aber wissen. Ne? Der Herr hat es mir verborgen. Ne? Also, danke, Herr. Herbert. Gerhard. Christoph. Okay, pass auf. Pass auf, jetzt ist was Interessantes passiert. Es ist was Interessantes passiert. Ich kenne mich ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht so gut mit Namen. Aber was das Komische bei ihm ist, es war fast kaum nachdem er es gesagt hat, war sein Name wieder weg. Und wenn es dann zweimal passiert, dann habe ich mittlerweile schon innerlich eine gewisse, ist da vielleicht ein Reden von dir drin? So, und wenn ich dann allein mich öffne dafür, kann es sein, dass die ersten Dinge fallen. Sag ich, weißt du was? Ich glaube, der Herr möchte dich ermutigen, dass du dich persönlich nicht in eine Box stecken lässt und auch selbst nicht in eine Box steckst und sagst, ich bin das und das und das kann ich und das kann ich nicht und da bin ich gut und da bin ich nicht so gut. Weil Gott dabei ist, deine Fähigkeiten, die er in dich hineingelegt hat, zu erweitern, zu vergrößern. Du wirst sehr viel Einfluss haben. Du wirst Einfluss haben. Jetzt kommt Folgendes. Ich weiß von ihm, durch Gespräche vorhin, dass er Bauunternehmer ist. Ne? Das hast du mir ja gesagt, dass du da, dass deine Arbeit ist. Jetzt würde ich gut aussehen, wenn ich sage, und weißt du, und Bau und diese ganzen Dinge und so, und das dann, was ein totaler Fehler ist, wenn du es machen würdest. Aber selbst wenn Gott mir jetzt was gibt und ich sehe in diesem Bereich was in Richtung Bauunternehmen oder vom Geschäft her, da würde ich Folgendes sagen, ich weiß von dir aus dem Natürlichen, dass du in dem und dem Bereich tätig bist. Aber ich glaube zu sehen, dass Gott Folgendes in diesem Bereich sagt. Selbst wenn er jetzt nichts sagen würde und ich würde es so gut für euch aussehen, kann es bei ihm den Glauben in das Wort, was jetzt kommt, zerstören. Wenn ich jetzt mache, wie wenn es die große Offenbarung wäre, dass er jetzt da, ne? Er wird vielleicht noch nicht mal was euch gegenüber sagen und ihr würdet denken, wow, woher hat es gewusst? Ne? Aber er geht dann weg und denkt, da hat er gemacht, wie wenn es Offenbarung wäre. Ne? Und schon ist was nicht nur bei mir, sondern fürs Prophetische überhaupt. Wenn du natürlich jetzt eine große Sucht noch nach Anerkennung hast, deswegen ist auch der Heilungsprozess so wichtig, kann es passieren, dass du einen Fehler machst. Und du bist noch nicht mal böse, sondern die Sucht, gut dazustehen, war größer und der Druck der Erwartungen der Leute, weil du angekündigt wurdest als eine prophetische Person mit viel Offenbarung und Zeichen und Wunder. Und wenn du die Leute nur anguckst, dann fließt nur noch so das Öl aus den Augen, all diese Sachen. Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen. Ich danke dir für die Erweiterung, die kommt. Da ist sehr viel Gnade im Bereich, wirklich im Bereich Geschäft auf deinem Leben. Und das hätte ich dir auch gesagt, wenn du mir das heute Morgen gesagt hast. Und es ist so, wie es die Schrift sagt, das, was du anpacken wirst, das wird gelingen. Aber Gott wird dir eine neue Geschäftsmöglichkeit geben, die hat mit jemandem zu tun, den du durch deine Baudinge, die du gemacht hast, kennst. Das wird eine Tür sein, wird fast wie eine Partnerschaft sein, in die ihr gemeinsam hineintretet. Es wird etwas sein, was dir einen Übergang geben wird in neue Bereiche. Es ist nicht, dass es eine das andere ablöst geschäftlich, sondern es ist ein neuer Raum, eine neue Möglichkeit. Was mir auch wichtig ist, was ich mich auch mehr und mehr immer wieder schule und geschult habe, ist, wenn ich zum Beispiel Leuten spreche und ich bekomme was von Salbung oder so, ne, ich habe dann oft darüber nachgedacht, wie sage ich es Leuten, die nicht gläubig sind. Aber manchmal wissen auch gläubige Leute nicht, was die Salbung ist. Und die Salbung ist nichts anderes wie die Befähigung zu einer bestimmten Sache. Und dann sage ich, und da sehe ich diese Befähigung von Gott auf dich kommen. Und dann strecke ich mich manchmal, während ich rede, nochmal innerlich aus nach mehr. Das hört sich jetzt alles, wisst ihr, am Anfang und manchmal selbst, wenn der Herr dann in unserem, ich sag fast in unserem, den Sprachgebrauch, sag mal, seine Hand von dir hebt, dann bist du wirklich wie manchmal jemand, der einen Schalter sucht in einem dunklen Raum und irgendwo. Und dann kannst du auch manchmal merken und dann fließe ich so rum und dann auf einmal ist es wie wenn das Licht angeht und dann fließt es durch. Und dann habe ich den Punkt wirklich getroffen. So, ich würde jetzt weitersprechen über dieses weite Land, symbolisch gesprochen, was für viel mehr Businessmöglichkeiten steht. Gott hat dich auch gesetzt, dass viele Finanzen durch deine Hände gehen werden. Du hast ein gutes Herz. Du wirst in der Zukunft involviert sein, nach Osteuropa hinein, auch nach Rumänien hinein, bei Dingen, wo mit Waisenhäusern zu tun haben, Waisenhäuser gebaut werden, auch für geistig behinderte Kinder wird es da eine Sache geben. So, jetzt spreche ich in den Bereich hinein, was schon ein bisschen heikler ist, wo ich niemand in den ersten Jahren raten würde. Höchstens der Herr erscheint dir persönlich und sagt, auf geht's. Aber dann muss er auch dafür stehen. Weil das ist jetzt wieder, das geht schon wieder über das normale Prophezeien hinaus, das geht über die Gabe hinaus. Es geht sogar, ich glaube sogar, dass es 4 Stufen gibt. Ich glaube, dass es nach dem Dienst des Propheten, der auch regional noch das Amt gibt. Bei mir gibt es von meiner Erfahrung her, ich habe es nur mal eine Zwischenstufe reingesetzt. Und manchmal überschneiden die sich auch, fließen so ein bisschen ineinander, sind auch Formungsprozesse. So, jetzt, dann warte ich manchmal. Ich sage immer, dieses Nabi-Fließen ist fast wie Wellenreiten, wie Surfen. Obwohl ich noch nie gesurft habe, aber ich stelle mir das so vor. So, ich warte. Es kann sein, dass ich geflossen bin, dann warte ich. Dann kommt innerlich wieder so ein leichter, und das ist ganz sanft, da übernimmt dich nichts, dann kommt innerlich wieder so ein leichter Schub. Je mehr du die inneren Ängste durch Heilung von Jesus abgebaut sind, dieser inneren Drang nach Bestätigung, umso ruhiger wird dein Herz da drin und umso einfacher wird es. Am Anfang, ich sagte, es war wie wenn der Sturm getobt hat. Ich musste dann auch wissen, stimmt es oder nicht, und habe dann, es ist auch gut am Anfang, immer auch gleich nachgefragt, wie sieht es aus, sagt dir das was, weil das, manche Dinge sind auch halt neu manchmal. Okay, dann warte ich weiter. Und wieder führt mich dann innerlich der Herr mit den Gedanken zurück an die Sache mit der Box am Anfang. Und damit du in diese Dinge hineintreten kannst, jetzt gebe ich ihm gleich noch eine Anwendung mit, musst du darauf achten, dass du wirklich dich in deinem Denken in Bezug, und das möchte ich nochmal herausheben, weil das die Kernaussage dieser Botschaft war, nicht begrenzt, weil, und die inneren Grenzen zuerst weitersetzt, indem du sagst, Herr, was auch immer du mir bringst, ich möchte in diese Bereiche hineingehen, ich vertraue dir, dass du mich direkt führst. Denn du wirst andere mit hineinnehmen, das wird ein Segen sein, der auf die folgenden Generationen, auch in deiner Familie kommen wird. Der hat ein gutes Herz gesehen, der hat ein gebendes Herz gesehen und darum wird er dir viel auch an Finanzen anvertrauen. Und bitte glaub mir, ich bin keiner von den Hab-mich-lieb-Propheten, ich tue ich auch Reichtum prophezeien, ja, sondern wenn ich über Finanzen spreche, dann sehe ich das. Ich bin da eher ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, weil da zu viel in diese ganzen Sachen. Ne? Und in diesem Bereich wird der Herr dir sehr viel anvertrauen, weil er weiß, dass du es durch dich fließen lässt und weil er weiß, dass du andere dazu ermutigen wirst, dann auch Konzepte im Bereich von Investitionen auch zu verstehen. Gott wird jemand an deine Seite bringen, ein weiser Investor, inspiriert vom Heiligen Geist, aber nicht nur, weil er sagt, wirst du dann darauf hören, sondern du wirst selbst Unterscheidung haben in diesem Bereich, was dir vom Herrn da angeboten wird und was nicht. Inmitten deiner Brüder, und wenn ich das jetzt sage, inmitten deiner Brüder, das fließt jetzt einfach wieder so heraus, dann kriege ich so ein Gefühl, können das auch natürliche Brüder sein. Selbst manchmal, wenn ich mir ziemlich sicher bin, schalte ich lieber eine Stufe zurück und sage, ich weiß nicht genau, ob es deine natürlichen Brüder sind oder ob es geistliche Brüder sind, aber es ist mir fast, wie wenn es auch im natürlichen Bereich mit Brüdern zu tun hat. Inmitten derer wirst du herausgehoben, so wie ein David herausgehoben wurde, weil. Und jetzt empfinde ich wieder, dass es was mit der Vergangenheit ist, weil in der Zeit, als du bei den Schafen warst und als du treu gearbeitet hast und andere dich nicht ausgewählt hätten, sondern den Finger eher auf andere gezeigt hätten, als der Prophet des Reden Gottes da war, hat Gott dich gesehen. Und wo andere einen Hirtenjungen sahen, sah Gott bereits einen König. So, dann würde ich aber am Schluss dazu setzen, kann es noch weitergehen, Schluss dazu setzen, aber ich möchte dich ermutigen, in den Wegen des Herrn zu gehen, weil diese Dinge werden zustande kommen, wenn du treu in dem bist, wo dich gesetzt hat und wenn du auch darauf achtest, dass dein Herz demütig bleibt vor dem Herrn. Das ist jetzt bei ihm, ist für uns alle wichtig, aber ist nicht ganz so wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel junge Leute sehe, oder früher habe ich gesagt, Gott hat dich in Leidenschaft berufen, danach haben sie riesige Probleme bei ihrem Pastor gemacht. Seit ich dann mal 7 Jahre innerhalb einer Gemeinde auch pastoral-prophetische Leute betreut habe und im Alltagsgeschehen einer Gemeinde war, habe ich gemerkt, dass was manchmal zum Aufräumen danach da ist. Das hat mir sehr geholfen. So manchmal sage ich dann jungen Leuten, weißt du, du hast das Potenzial für Leidenschaft, auch großen Einfluss zu haben, aber es wird nicht automatisch kommen, wenn du die falschen Entscheidungen triffst. So bleib dran und triff die Entscheidung jetzt in deinem Leben für den Herrn und seine Wege. Dann ist es möglich, dass der Herr dich ehrt. Weil wir müssen unterscheiden in Prophetie zwischen Potenzial und festgelegten Werken. Dass Jesus zurückkommt, ist fest bestimmt. Es ist eine unerschütterliche Prophetie, da brauchst du keine Prüfung. Jesus kommt zurück. Weißt du, dass er ein Josef wird, und das ist nämlich sein Name in der geistlichen Welt, der für andere sorgt durch weises, strategisches, von Gott gegebenes Verstehen der Zeiten und investieren und auch Land kaufen. Du wirst viel Land haben, wo Gott dir auch Land geben wird, das sehr fruchtbar sein wird, auch bis ins Natürliche hinein, von dem Gemüse, von den Dingen, darauf fließen, die darauf wachsen werden, aber auch fruchtbar vom Wasser her. Jetzt, weil wir von der Schule sind, nehme ich euch mehr mit hinein. Jetzt weiß ich nicht warum, aber ich sehe ihn irgendwie ziemlich alleine. So, jetzt ist die Gefahr, sagt mein Verstand, ist da die Frau nicht nebendran? Ist die Frau vielleicht geistlich auf einem anderen Level? All diese Dinge, die natürlich riesengefährlich wären, wenn du jetzt in diesen Bereich da hineinredest. Ich nehme euch damit rein, wir müssen da wirklich gut mit umgehen. Ne? Sondern ich würde dann eher sagen, weißt du, auch wenn du dich manchmal fühlst, wie wenn du alleine voranbrechen musst und andere um dich herum, die deinem Herzen nahe sind, nicht so da sind oder du nicht die Unterstützung hast, die du gern haben wolltest, möchte der Herr dir sagen, ich bin da. Und die Zeit wird kommen, mit deinem Vorangehen werden andere folgen. Und mit deinem Aufstehen werden andere aufstehen. Weil ich werde kommen und das Joch über denen zerbrechen, das über Personen in der Familie gelegt wurde und seit Generationen sie zurückhält, in tiefere geistliche Dimensionen hineinzugehen. Und dann wirst du lachen, sage ich, weißt du nicht, dann wirst du lachen und wirst dich freuen, weil im Angesicht derer, die neidisch sind, deiner Feinde, der Psalm, werde ich dir Gutes tun, werde ich dir einen Tisch decken, wird Offenbarung vom Himmel her kommen. So, das ist jetzt, ich habe jetzt wie ein großes Bild drumherum beschrieben, Dinge, die ich gesehen habe. Ist nicht alles über sein Leben, ist auch noch Stückwerk. Und dann hätte ich noch ein bisschen spezifischer hineingehen können. So kann es sein, dass beim prophetischen Amt dann auch oder ein Dienst manchmal Leute, kann es sein, 20 Minuten über einen sprechen. Und dann springen sie, 5 Sätze können in der Vergangenheit sein, beschreiben etwas, was war und erklären, warum das war. Da kann etwas in der Gegenwart sein. Die nächsten Sätze kann etwas sein, wo nächste Woche passiert. Der nächste Satz kann in 5 Jahren sein. Der nächste Satz in 20 Jahren. Dann kann wieder ein Satz sein über etwas, was im Moment bewegt. Und das ist das Herausfordernde, weil in der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Ewigkeit ist immer und jetzt. Und darum ist Gott immer gut. Und da gibt es keine Veränderung der Schatten. Und wenn wir mit dieser Welt in Berührung kommen, da kommen wir nicht mit unserer natürlichen Zeitmessung. Und darum ist es schwer mit Zeitpunkten. Manchmal sage ich dann, okay, und ich empfinde das in den nächsten 4-5 Monaten, bitte, früher habe ich gesagt, in den nächsten 4-5 Monaten, weil ich auch gedacht habe, je glaubensstarker ich es sage, umso mehr ist Gott selbst auch davon überzeugt. Weißt du? Und dann würde ich dann eher sagen, weißt du, bitte leg mich nicht drauf fest, aber es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten 4-5 Monaten dessen das geschehen würde. Und manchmal, wenn ich dann die Zeit habe, sage ich dann noch den Leuten, aber denk dran, Habakuk, der Prophet Habakuk, Habakuk 2, es heißt, schreib das Gesicht auf, es ist für eine festgesetzte Zeit, aber wenn es sich verzögert, warte darauf, denn es wird auf jeden Fall kommen. So, es kann Verzögerung geben. So, je nachdem, wo ich bin, es hat aber auch mit dem Dienst zu tun, den ich habe, weil ich viel erklären möchte und Leute mit hineinnehmen möchte. Aber dieses Nabi-Prophezeien, ich hätte das alles nicht erklärt, sondern ich wäre einfach da geflossen und weiter geflossen und weiter geflossen. Dann wäre es noch spezifischer geworden, noch spezifischer geworden. Und ist das. Aber ich habe irgendwann mal angefangen damit und habe einfach mal, und das kann man, wenn man Orte hat, wo Leute sind, die Erfahrung haben, danke, lieber Bruder, ein bisschen ganz feiner, Josef, Amen. Ein ganz, ganz, ganz feiner. Und weißt du, das kannst du natürlich nicht, da sollte schon ein bisschen erfahrene Person dabei sein, weil wenn da was schief läuft, vorhin jetzt zum Beispiel, und ich gebe ehrliches Feedback. Ich mag dich und darum gebe ich ehrliches Feedback. Ich rede nicht nach deinem Mund, weil ich möchte, dass du mich noch magst und auf meine Seminare kommst, sondern was dir am meisten hilft, ist ehrliches Feedback. Und ich schätze, du siehst viel. Ich schätze, dass du immer wieder Bilder auch bekommst und du bist an den Bereich gegangen. Aber ich möchte dich ermutigen, du kannst es im Gebet daheim üben, indem du für eine bestimmte Sache betest und nicht nachdenkst, nicht wartest auf ein Bild, sondern drauf los betest, auch im gewissen Schutzrahmen, also jetzt nicht Leute nach irgendeinem Land schickst oder so, oder Beziehungen, aber da, und dann bittest du den Herrn, bestätige mir das, und dann kann es sein, dass du einen Anruf kriegst, kann sein, dass du die Person triffst, kann man dieses fließende Gebet, so kann man es auch nennen, kann man es üben, immer mehr loszulassen. Es auf die Welle zu springen und dann zu lernen, okay, jetzt stoppt's. Und weißt du, wie du deine Gabe noch üben kannst? Indem du dir ein Tagebuch anschaffst und dann setzt du dich morgens hin oder überfordere dich nicht gleich. Sag nicht, ich werde es jetzt jeden Morgen eine Stunde machen. Manche sind so diszipliniert, die können das machen, nicht alle schaffen das. Und dann gibst du auf nach dreimal. Und dann fang lieber mit 10 Minuten an. Und sag, und dann werde ich den Herrn ganz spezifisch fragen. Dann sagst du, Herr, sag mir was über die Person, die ich heute treffe. Und dann schreibst du auf jeden Gedanken. Blaues Hemd, Schwiegermutter, 500 Euro. Schreibst, und dann auf einmal muss ich an eine Kindergeschichte denken oder ein Erlebnis, das ich als Kind hatte, und schreibst es auf. So, jetzt geht der Tag rum und du guckst dann wieder, kein blaues Hemd getroffen. Schwiegermutter geht es auch gut. Weiß nicht, was los ist. Jetzt machen viele schon zu. Aber jetzt auf einmal 3 Tage später, 5 Tage später. Und vielleicht hast du auch noch gesagt, Herr, zeig mir heute. Und weil es heute nicht passiert ist, schlägst du zu, es klappt alles nicht. Und 5 Tage später triffst du vielleicht jemanden im blauen Hemd. Ihr redet, der spricht von seiner Schwiegermutter, die sehr krank ist. Und beschreibt eine Krankheit, die du mal hattest. Und du weißt, wie der Herr dich durchgetragen hat. Und auf einmal denkst du, oh. Oder anhand von Beispiel, ich war jetzt in einer Gemeinde und wir hatten einen offenen Abend, den evangelistischen Abend, wo Leute auch da waren, die Gott nicht kennen. Und ich liebe das. Ich frage dann oft, wer ist das erste Mal da? Und dann hole ich mir extra die raus, die das erste Mal da sind. Weil da weiß ich, das klappt fast immer zu 100%. Weil der Herr liebt es, zu Ungläubigen zu sprechen. Und das hat auch ein bisschen was mit meiner Berufung. Ich habe einfach, du lernst mit der Zeit kennen, auch deine Mandatsbereiche, deine Autoritätsbereiche, aber die lernst du kennen, indem du sie manchmal überschreitest. Du musst nur belehrbar sein. Und du musst natürlich dich nach den Richtlinien richten, wie auch die Gemeinde hat und der Ort, wo du gesetzt bist. Du kannst nicht ans Mikrofon gehen und den Pastor das wegnehmen, weil du jetzt empfindest, es ist was anderes dran. Sondern der Heilige Geist wird immer die Autoritätsstrukturen vor Ort überlassen. Wenn die zu mir sagen würden, Stefan, du darfst nur da hinten, wenn wir dabei sind, mit Leuten beten, würde ich das nicht persönlich nehmen. Ich würde sagen, gut, seid dabei, ich bin sogar froh. Weil dann hört ihr, was ich den Leuten sage. Manchmal sage ich sogar, kommt lieber dazu. Dann hört ihr, was ich den Leuten sage. Und dann kommen die nicht nachher und sagen, der Stefan hat gesagt, ich kriege die Ilse. Und ich habe sie immer noch nicht gekriegt. Weil ich gesagt habe, der Herr wird den Wunsch deines Herzens erfüllen. Was meint denn Gott damit, wenn er sagt, der Herr wird den Wunsch deines Herzens erfüllen? Das ist so ziemlich oben auf den Top 10 der prophetischen Worte. Ne? Weltweiter Dienst ist ganz oben und da kommen so verschiedene andere. Was meint damit? Weißt du, was er damit meint? Und über solche Dinge sprechen wir auch in diesem Handbuch. Er meint damit, ich werde dir geben, was dein Herz wirklich braucht. Und es ist vielleicht nicht die Ilse, sondern es ist vielleicht die Berührung der Liebe des Vaters und du versuchst es mit der Liebe zur Ilse zu füllen. Aber du hörst, weil du die Ilse, du wartest auf eine Bestätigung. Herr, wenn ich heute in die Gemeinde gehe und der Pastor lacht mich an, das ist eine Bestätigung. Das ist die Ilse, meine Frau. Und der Pastor ist ein freundlicher Mensch und lacht jeden Sonntag. Oder da passt er auf in diesen ganzen Dingen. Gut, ich meine, als wir die Übung da vorne gemacht haben, ich möchte euch nicht überfordern, wir machen eine andere die letzte Viertelstunde, weil ich habe irgendwo gemerkt im Raum, dass es für manche doch ein bisschen überfordernd gewesen wäre. Und weil der Herr euch nicht überfordert, werden wir das auch nicht tun, jetzt diese Übung mit dieser ganzen Sache. Aber wisst ihr, was ich euch auch mal eine Übung mitgeben will als Hausaufgabe, weil für manche wird es ja auch eine Überforderung, wo dir was über dein eigenes Gottesbild und dein eigenes Bild zeigen wird, ist über dich selbst zu prophezeien. Das muss man machen, wenn du im Auto bist oder wenn du, ja nicht im Auto, kriegst vielleicht einen Schrecken, lass das Lenkrad los. Wenn du daheim bist und du fängst an, dich zu segnen, ich segne mich, Stefan, du bist so fantastisch und so, und ich glaube, das möchte dir der Herr sagen und mein geliebter Sohn und dann fängst du an. Und wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wird Folgendes passieren. Du wirst riesige Probleme haben, Gutes über dir zu prophezeien. Wort, das prophetische Wort ist Offenbarung. Offenbarung ist Licht. Wann immer das prophetische Wort kommt, wird auch etwas bei dir geschehen. Selbst wenn du dich aufregst über den Propheten, zeigt es dir was über dein Herz. Aber wenn du glaubst, dass Gott in Kontrolle ist, dann würdest du relaxed da sitzen oder würdest der Leidenschaft überlassen. Und wenn du dann plötzlich aus negativen Erfahrungen verletzt bist, kann was hochkommen. So, ich sage, es wird immer was geschehen, wenn prophezeit wird. Und so prophezei mal über dich selbst. Du kannst auch anfangen, manchen ist es leichter anzufangen zu schreiben und es hat nichts mit diesen Schreibmediums zu tun. Wisst ihr, der Teufel kann nichts erschaffen, darum kopiert er alles. Es gibt den falschen 50er nur, weil es auch den echten gibt. Das muss ich mal ein bisschen zu euch drehen, weil ich gucke da auch noch rüber. Ja, nur deswegen gibt es den auch. Und darum, wenn ihr was seht, Leute sagen, ja, Zungenreden gibt es aber bei den Satanisten. Klar, ich habe gesagt, der Teufel ist nicht dumm, der weiß, da kann er schon mal 50%, 60%, 70% des vermiesen, weil sie mehr daran glauben, an die Macht Satans sie zu verführen, wie an die Größe Gottes sie zu bewahren. Wenn ich meinen Vater frage, gib mir Offenbarung, dann gibt er mir keine Schlange und keinen Skorpion. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist ein guter Freund von mir, der das gesagt hat. Mit dem wohne ich zusammen. Wir haben eine Wohngemeinschaft. Er ist der Chef, er zahlt die Miete. Und darum, Leute, es ist so, so, so schön und groß. Aber, weißt du, noch ein Tipp, wie ihr auch üben könnt. Mit meinen Kindern habe ich sehr früh dieses Spiel gemacht. Ich habe es denen beigebracht wie ein Spiel, aber auch erklärt, dass es um die Stimme Gottes geht. Wir sitzen da und wir haben Ähnliches gemacht wie gestern. Wir sagen, wenn ich dich sehe, dann sehe ich. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich. Also fange ich erst an oder Grace fängt an und John David, schon wie sie ganz klein waren. Ich habe denen erst kurz erklärt, weil wie gesagt, wie die Kinder, sagt Jesus, und die haben ja oft diesen Ballast nicht, ne, die Angst und was alles geschehen kann. Die vertrauen ja Papa. Wenn der Papa sagt, es funktioniert, dann funktioniert es. Und so, guck mal an, guck mal den John David an und sag, was du dann siehst. Weil Gott wird dir ein Bild geben oder wird dir irgendeinen Gedanken geben oder ein Gefühl oder irgendwas. Okay, und John David guckt mich an. Papa, wenn ich dich sehe, sehe ich einen Hammer. Okay. Hat irgendjemand eine Auslegung? Mama, frage mal nicht, weil die hat eine eigene Auslegung. Oder was er hatte, wie er ganz klein war, John David, habe ich gesagt, macht mal die Augen zu und fragt mal, was der liebe Gott euch zeigt. Und dann hat die Grace das gesagt und Grace ist in diesen Bereichen sehr sensibel und auch sehr, die nimmt es sehr ernsthaft. Und schon David, Papa, Jesus sagt, du sollst mir Süßigkeiten kaufen. Und schon wieder hast du die Möglichkeit, überprüfen und so zu sprechen mit deinen Kindern. Ne? Die Dinge. Weil das Interessante ist, Jesus hat es jeden Abend gesagt, ich soll ihm Süßigkeiten kaufen. Und wisst ihr, ich glaube, da ist etwas drin, wie der Vater es manchmal auch gerne möchte, dass wir es genießen in einem geschützten Rahmen, uns nicht so verkrampfen. Und dann kommt hier und da mal was Eigenes dazu. Weißt du, zeig mir irgendeinen Prediger, wo jeden Sonntagmorgen 100% Wort Gottes 45 Minuten lang predigt. Weil dann gehe ich dorthin, das muss Jesus sein. Wirklich, das gibt's. Du, deine Seelsorge, dein Rat ist nicht immer 100% der Ratschluss Gottes, ganzen Dinge. Und doch tun wir es. Und darum auch, lasst uns eine Atmosphäre. Und wenn du eine Gemeinde haben willst, wo das Prophetische richtig wächst, dann lehrst du die Gemeindemitglieder, wie sie damit umgehen, wenn Fehler geschehen. Dann lehrst du die prophetischen Leute, wie sie Anwendung, also empfangen, Auslegung, Anwendung. Und du lehrst die Leiter, wie sie damit umgehen, wenn was falsch läuft. Wenn einer nach vorne geht und sagt, so spricht der Herr, ihr betet nicht genug. Und so spricht der Herr, ihr sollt nächste Woche evangelistische Einsätze machen. Weil in der Art, wie du jetzt reagierst als Leiter hier vorne, wirst du ein Signal an deine Gemeinde senden. Wenn du da hochgehst und sagst, also so mal schon gar nicht, weil du es persönlich nimmst, weil wie kann der wagen, da irgendetwas zu tun, ne? So mal schon gar nicht, und ist so nett, das nächste Mal kommst du erst zu mir, wirst du folgendes, du stellst die Person bloß und die Leute sitzen da und denken, pff, ich will da nicht nach vorne gehen. Ich will da nicht mehr sagen. Aber natürlich kannst du als Leiter nicht alles durchgehen lassen, weil wir in einer Familie ja schon eine Schutzfunktion und darum auch die Geschichte, wo Diana erzählt hat, bin ich da aufgestanden, weil da gab es vorher schon Dinge. Ich habe ihn privat zurechtgewiesen. Da hat eine Frau vorher interviewt, was das Problem ist und hat dann öffentlich gemacht, wie wenn es Offenbarung war und hat gesagt, dein Name ist so und so, obwohl sie es ihm vorher gesagt hat. Das und das ist dein Problem, obwohl sie es ihm vorher gesagt hat. Und dann habe ich ihn aber, weil ich an Gott der zweiten, dritten und vierten Chance glaube, ins Büro gerufen und habe gesagt, vielleicht macht man das so in dem Land, wo ihr herkommt, aber hier bei uns nicht so und nicht solange ich hier Verantwortung habe. Aber habe ihm dann eine Chance gegeben, habe gesagt, aber ich bin dabei und das möchte ich nicht, dass du ansprichst. Und dann habe ich aber gesehen, dass diese Person, der öffentlich gedient hat, sofort Probleme hat. Aber ich habe auch gesehen, weil ich sie kannte, es ist nicht, weil sie ein Problem im Prophetischen hat, sondern ich kannte diese Person auch. Ich wusste, da geschieht etwas, auch geistlich, was nicht okay ist. Und da bin ich aufgestanden, habe gesagt, gerade Leute, das mögen manche nicht verstehen, aber wir brechen das jetzt ab hier. Ich möchte nicht, dass dieser Mann weiter dient. Und Leute haben es nicht verstanden. Aber weißt du was, in deiner Familie verstehen auch manche nicht, warum du die und die Regeln hast. Und so ist es eine Familie, wir wachen übereinander, aber wir lernen auch gemeinsam, die Stimme Gottes dort weiterzugeben. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, lieber Vater. Da Danke, danke, danke, danke, danke. Kurz ins Licht schauen. Okay. Liebes Wissen, dein Name. Brigitte. Auch da wieder, innerlich ruhig. Ich gucke herum ein bisschen. Aber das ist jetzt wie Teil von hier vorne Dienst. Aber die gleichen Prinzipien, weißt du, ob ich im Supermarkt bin oder was weiß ich. Und da muss ich halt über die Auslegung und Anwendung, die Anwendung ist oft anders wie jetzt hier, wo du einfach die Plattform hast, da muss ich gucken. Und manchmal brauchst du Hilfe vom Herrn und sagst, Herr, jetzt lass die nächsten Minuten niemand an die Kasse da kommen, bis ich das sagen kann. Und wenn es vom Herrn ist, lässt dann niemand dran kommen. Und wenn jemand hinkommt, dann war es nicht vom Herrn, sondern gut gemeint. Oder du wolltest mal wieder ein Abenteuer erleben. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. So, ich warte jetzt. Ich warte jetzt innerlich, ob der Herr, ich versuche innerlich mit dem Herz Gottes in Kontakt zu kommen, wie er für sie empfindet, wie er für sie fühlt, bevor ich spreche. Weil ansonsten sind es nur Worte. Weißt du, wenn jetzt eine Person durch eine Zeit des Kampfes geht und Ermutigung braucht, dann mache ich nicht, so spricht der Herr, sei nicht traurig, Schwester. Alles bricht zusammen, was soll's. Sei froh. Wenigstens ist der Antichrist nicht in deiner Familie. Weißt, sondern dann stehe ich da, komm her, Liebes. Du bist so kostbar, komm her, Liebes. Keine Angst, das war nur ein Beispiel, ich mache das nicht wirklich so. Aber weißt, selbst wenn das passiert, sind die Leute nicht falsch, sondern wir haben manchmal gedacht, das ist ein mehr powerful prophetischer Dienst, je lauter, umso mehr Angst haben die Dämonen und solches Zeug. Wisst ihr, das ist einfach diese falschen Vorstellungen. Als wir Kinder waren, da waren wir wie Kinder. Paulus sagt, später habe ich verstanden, worum es geht. Und dahin sollten wir alle wachsen. Und darum muss man unterscheiden, was ist unreif und was ist wirklich falsch. Und bevor wir etwas falsch nennen, war vieles sehr oft unreif, okay? Danke, lieber Vater. Danke, lieber Vater. Vater, streckt mir eure Hände segnet auch zu dieser lieben Tochter. Ist eure Schwester, ob es euch gefällt oder nicht. Amen. Familie. Familie sucht man sich nicht raus, da wird man reingeboren. Danke, lieber Vater. Vater, ich danke dir für deine Tochter. Ich danke dir von ganzem Herzen für all die guten Gedanken, die du für sie hast. Danke, lieber Vater. Danke, danke, danke, danke. Weißt du, und jetzt habe ich gewartet. Und zuerst spüre ich mal diese große Barmherzigkeit für sie. Und da sah ich auf einmal vor meinem geistigen Auge das Wort Treue. Die Art, wie Gott mich gebraucht, wird in der Bibel als eine Sehergabe beschrieben. Das heißt, der Seher empfängt über die verschiedenen geistlichen Sinne. Ich spüre, ich rieche, ich schmecke, ich sehe. So, ich fange auf irgendeiner dieser Ebenen an und warte dann innerlich. Viele Leute haben das, aber viele sind nicht freigesetzt da drin. Das ist so. Dass du die Gegenwart des Herrn riechen kannst, dass du gewisse Aktivitäten im Leben riechen kannst, dass du schmecken kannst, verschiedene Dinge. Aber du magst das nicht, du ziehst es nicht herbei. Das ist immer das Wichtige bei Offenbarung. Esoterik versucht es herbeizuziehen, du nicht, du bist nur in der Position. Habakuk 2, ich bin auf meinem Posten und ich will sehen, was für eine Antwort ich auf meine Frage oder Klage bekomme. So, ich bin auf meinem Posten. Danke, lieber Vater. Jetzt sehe ich natürlich im Natürlichen, dass diese liebe Schwester jetzt voller Erwartung ist hier für das Wort des Herrn. Na? Danke, lieber Vater. Und weil ich weiß, dass der Vater dich so sehr liebt, dass er zu dir reden will, lasse ich auch nicht wie früher für mich persönlich irgendeinen Druck zu, sondern ich warte. Also ich nehme euch jetzt in alles mit hinein, was manchmal innerlich geschieht. Danke, lieber Vater. Und weil ich das Wort Treue gesehen habe, würde ich erst mal anfangen, über die Treue zu sprechen. Und mir zu sagen, weißt du, Treue ist ein sehr hoher Wert in deinem Leben und Treue ist auch etwas, du willst in deinem Herzen zu deinem Wort stehen, dein Ja ist ein Ja, dein Nein ein Nein. Vertrauen ist etwas sehr, sehr Wichtiges in deinem Herz, in deinem Leben. Auch da sehe ich bei dir, dass du deinen geistlichen Weg, dass du die Lasten sehr alleine tragen musstest, dass du sehr alleine vorangehen musstest. Und der Vater möchte dir sagen, liebe Tochter, ich werde das Herz, und während ich spreche, das Herz einer Schwester verändern. Ich werde kommen und ich werde dir helfen, dass du sehen wirst, dass ich dir Augen gegeben habe, um zu verstehen. So, jetzt bin ich in einer Gemeinde, wo die diese prophetische Symbolik ein bisschen kennt, diese ganzen Dinge, lasse ich das. Jetzt sage ich Augen, um zu sehen, du wirst die Sicht des Vaters haben für die Dinge, die um dich herum sind. Du wirst verstehen, warum gewisse Dinge geschehen und die werden dich nicht mehr einengen oder die werden nicht mehr erschreckend für dich sein. Du wirst dich nicht mehr fühlen wie ein Rennpferd, das in der Stadtbox ist und nicht vorankommt, sondern du wirst verstehen die Wege des Herrn. So wie es über Mose heißt, erkannte die Wege des Volkes Israel nur die Taten. Und es ist der Plan des Herrn, dass du seine Wege verstehst. Dein ganzes Leben lang wurdest du in deiner Persönlichkeit begrenzt, indem dir gesagt wurde, das kannst du und das kannst du nicht. Und du hast es fast wie eine zweite Identität angenommen. Aber der Vater möchte dir sagen, dass es nicht die Rüstung Sauls ist, das, was andere dir anlegen, sondern dass du in deiner eigenen Kraft, in deinen eigenen Fähigkeiten gehen kannst. Und du wirst eine Zeit hineintreten, wenn du das möchtest, wo auch diese Kreativität, die blockiert wurde und nie gefördert wurde in deinem Leben, wo es sie wieder freisetzen wird. Seht da, und jetzt habe ich auch gemerkt, da berühre ich jetzt was, weil sie hat dann auch gelacht. Jetzt wäre die Gefahr, dass früher, ich hatte Volltreffer, weiter auf der Linie, ne? Kreativität, weiterreden und so und das. Ne? Und dann kann es sein, dass schon wieder raus, hast es gut gemeint, aber wieder herausspringst. Trotzdem, da eine Berührung da war, bleibe ich innerlich offen, redet Gott da weiter. Und auch als ich dir gesagt habe, das Wort Kreativität, war es, wie wenn eine ganze Box sich geöffnet hat. Was für mich aus der Erfahrung heraus wieder ein Bild dafür ist, dass es nicht nur auf einen Bereich begrenzt ist, die Kreativität, sondern auf viele Bereiche. Und Gott wird sehr viel durch Kreativität zu dir sprechen. So habe auch, das ist kombiniert mit einer Lehrgabe, kreative Dinge auch an Leute weiterzugeben. Ich sage dann oft, das heißt nicht, dass du in der Gemeinde Jesu, weil wie gesagt, manchmal denken Leute, wenn du von Lehrgabe sprichst, jetzt werden sie Lehrer vorne vom Wort her. Und ich sage, nein, es gibt auch das Lehren der praktischen Dinge weiterzugeben. Aber Gott wird dich sehr in den kommenden Jahren herausfordern in dem Bereich der Kreativität im positiven Sinne, damit du es dann auch weitergeben kannst. Und es wird wie ein evangelistisches Tool, Werkzeug sein, um mit Neuen in Kontakt zu kommen. Gott wird dich mit kreativen Leuten in Kontakt bringen, wird dich mit Freundschaften in der Welt in Kontakt bringen, Menschen, die auch kreativ sind, das wird euch verbinden und da heraus wirst du dann aus deinen Erfahrungen sprechen, die du im Gebet sammeln wirst. Weil ich setze dich auf Fragen von dieser Blockade, wo aus irgendeinem Grund mal Aussagen in Bezug auf Gebet über dein Leben getroffen wurden, die dein Herz nicht ganz all die Segnungen erfassen lässt, die im Gebet da sind. So, ich segne dich im Namen Jesus mit seiner Güte und mit seiner Liebe und auch dem Mut, zu den Dingen zu stehen, die in deinem Herzen sind. Als ich in diese Richtung betete, weil ich vorher wie auf ihren Lippen, so für einen kurzen Moment wurde meine Aufmerksamkeit darauf gezogen und innerlich hat mir der Geist Gottes interpretiert, dass er auch innere Blockaden zerbrechen will, die sie davon zurück... Also mit anderen Worten, hab den Mut zu sprechen, was auf deinem Herzen ist, in deinem Umfeld. Hab den Mut auch mitzuteilen, was dein Herz bewegt und dreht nicht immer zurück in einer falschen... Um des Friedens willen bin ich halt ruhig. Um des Friedens willen nehme ich das halt hin, weil du hast zu lange zu viel hingenommen. Gleichzeitig wird der Herr dir Weisheit geben, du wirst es in Frieden, weil jetzt, das ist nicht bei ihr. Ich sage das jetzt dazu, weil jemand könnte das jetzt dann aufnehmen, verdrehen, sagen, ja, jetzt sage ich denen mal, was ich endlich sagen wollte und so. Ne? Und dann rennt er los hier und sagt, ich habe es prophetisch bestätigt, kriegt ihr seid alle nichts. Und, so, und darum sage ich, es wird in Frieden, es wird in Weisheit geschehen und es wird dich auch nicht mehr so angreifen, wenn dann den Leuten dir wenig Gehör geben. So, ich habe jetzt auch wieder sehr um verschiedene Dinge drumherum geredet, vor allem, weil es auch öffentlich ist, vor allem, weil es auch, ich versuche innerlich herauszufinden, was für Mandate mir den Herrn gegeben. Bitte, wenn du da sitzt, sagst, ich verstehe das alles nicht. Denk mal dran, wie du das erste Mal irgendwas gelernt hast, was du heute so automatisch tust, wie man dir Autofahren das erste Mal erklärt hat. Wie du das theoretische Zeug gelernt hast und gedacht hast, oh, kann ich mir je all die Schilder merken und Geschwindigkeitsbeschränkungen und dann hier den Gang reintun und da und heute tust du es automatisch. So, es ist nur ein bisschen, wo es hingehen kann. Der Herr wird einiges weiter zu dir sprechen, weil du hörst die Stimme deines Vaters und du wirst deinen eigenen Weg, auf welche Art er zu dir kommuniziert, noch entdecken. Gottes Segen dir, ja? Und jetzt gib uns mal allgemein ein bisschen Feedback, was die Worte oder was ich auch gesagt habe für dich bedeuten oder was es auch so, wie das für dich war. Für mich ist es eine Bestätigung, weil ich weiß seit längerer Zeit, dass all meine Erfahrungen, alles, was ich durchmache, habe ich schon immer das Gefühl, dass das noch für andere wichtig ist, dass ich mir das merken soll, dass ich das bewahren soll in meinem Herzen und dass ich sozusagen ein Multiplikator sein werde. Aber dass ich ein Lehrer bin, dass du wirst die Dinge lernen, die Gott dich selbst gelehrt hat. Ja. Auch, und sehr stark auch im kreativen Bereich. Ja. Und wirst dich da tiefer hineinführen und dann wirst du in einer kleineren Gruppe diese Dinge weitergeben, die du gelernt hast. So, wenn jetzt, das ist ja schon ein bisschen richtungsweisend, dieses Wort. Was Ihre Verantwortung ist, ist es nicht jetzt zu sagen, was mache ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung als Lehrer, der Kunst lehrt oder was weiß ich, ne? Aber sie kann das mitnehmen und sie kann mal sagen, Herr, wie wird denn das aussehen? Und wenn der Herr ihr weitere Weisung gibt und zu ihr sprechen würde, eine Fortbildung zu machen, dann wird sie das tun, weil es der Herr sagt, nicht weil es irgendjemand anders sagt. Wenn nichts weiterkommt und wenn sie was tun wird, müsste auch mehr sein wie ein Gefühl, sondern da müsste der Herr klar reden und er weiß, wie er zu ihr klar redet. Wenn nichts weiterkommt, stellt sie es in ein geistliches Regal, aber sagt, Herr, solange sie kein inneres Stopp dagegen hat, das total vom Heiligen Geist zu ist, sagt sie, Herr, ich weiß vielleicht gar nicht ganz, wie es kommen soll, wann es kommen soll, aber wenn du das möchtest, bin ich offen dafür. Dann darfst du das tun. Ich gebe mich deinem Willen und deinem Wort hin, wenn es von dir ist. Das dürfen wir ruhig machen manchmal. Und es ist auch wichtig, das zu tun. Du bist eine ganz kostbare, du. Ja, komm mal, Papa-Drücker. Ja. Papa-Drücker. Okay, jetzt ist die Zeit um. Um euch zu stretchen, wohin das gehen kann, weil bitte, denkt dran, das ist der Anfang. Ihr lernt das ABC. Ihr lernt die Buchstaben zu schreiben. Aber um euch zu zeigen, wohin das gehen kann, berühmte Schriftsteller, die Bestseller geschrieben haben, haben irgendwann mal das ABC gelernt. Und den hier A sah auch nicht so perfekt aus. Aber ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die wir auch in dieses Buch hineingelegt haben. Weil was mir auch wichtig ist, manchmal sagst du Dinge und nur die Zeit kann es wirklich zeigen. Und die können für manche, was ich hier gesagt habe, hört sich auch ziemlich allgemein an. Für die Leute hat es oft eine nähere Bedeutung. Und da müssen wir auch in dem Level gehen, wie Gott es uns gibt. Manchmal kann es sehr spezifisch sein, manchmal kann es sehr allgemein sein. Jedes Wort aus dem Munde Gottes hat Kraft. Aber ich lese euch mal ein Wort vor, was der Herr mal gegeben hat. Das war da auch da drin. Und damit schließen wir dann ab. Während ich spreche, und es war in einer Veranstaltung, das war dieses Nabi-Prophezeien, dieses Fließen lassen, das könnt ihr in eurer Gebetszeit üben. Während ich spreche, sehe ich ein Fußballspiel, das abgebrochen wird wegen einer Sache, die geschehen wird. Ich denke, es ist ein Gebetsaufruf. Es ist ein Attentat geplant auf ein Fußballspiel, ein großes Ereignis, wo Menschen sterben sollen. Und es ist eine Sache, bei der uns der Geist Gottes in die Fürbitte hineinruft. Das wird sich alles, wenn ich es richtig sehe, und hier wurde es wortwörtlich von der Aufnahme aufgeschrieben, wie es gesagt wurde, in 3 bis 4 Monaten entscheiden und wir können es durch Gebet verändern. Denn das werden Prophetinnen und Propheten Gottes auch tun in der Zukunft. Sie werden sehen, bevor es geschieht, und sie werden stehen im Geist zwischen den Mächten der Finsternis und den Menschen. Und manchmal werden sie auch stehen, um zwischen dem Herrn und den Menschen zu vermitteln. Daher achte darauf, ich glaube, wir können es verhindern. Wie dieses Flugzeugattentat damals, das war eine andere Sache. Und normalerweise hört man dann trotzdem was davon. Normalerweise tut der Herr trotzdem etwas, um die zu bestätigen und ein Zeichen zu setzen. Also hier kam prophetisches Wort, hier ist ein Attentat geplant, wir können es jetzt verhindern. Durch Gebet, und es wird ein prophetisches Zeichen sein dafür, dass wir in eine Zeit treten werden, wo Gott seine Propheten und Prophetinnen freisetzen wird, die so spezifisch wieder reden werden und Dinge verhindern werden. Warum? Weil Gott der Welt zeigen will, ich bin ein redender Gott. Weil Gott den News zeigen will, ich bin schneller wie ihr. Ich weiß schon, was morgen auf der Titelseite steht. Das war am 11.01.2011. Am 1. April 2011, das sind wie viele Monate? 1, 2... Bisschen, noch nicht mal 3. Und das Wort hat gesagt, 3 bis 4 Monate. Ein Auszug aus dem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 1. April 2011. Das perfekte Anschlagsziel, oben Titel. Ein Mann drohte mit einem Anschlag auf das Dortmunder Stadion. Das BKA findet Sprengsätze. Ob der 25-Jährige tatsächlich ein Attentat plante, ist unklar. Was bleibt, ist eine kuriose Geschichte, um vorgetäuschten Islamismus und eine handfeste Erpressung, die ihren Anfang in Pakistan nimmt. Und womöglich gibt es auch kein geeigneteres Anschlagsziel, wenn jemand wirklich vorher möglichst viele Menschen zu töten möchte. Das Stadion ist in letzter Zeit immer ausverkauft. 80.720 Menschen drängen sich dann auf engstem Raum. Drei Sprengsätze haben Ermittler des Bundeskriminalamtes in unmittelbarer Nähe des Stadions gefunden. Drei weitere lagerten in der Wohnung eines Verdächtigen in Krefeld. 3 Monate später. Diese Sache hat Gott einen Gottesdienst unterbrochen, hat dieses Wort gegeben und hat gesagt, 3 bis 4 Monate, ihr könnt es jetzt verhindern. Und weil Christen gebetet haben, wurde diese Sache aufgedeckt. Und so gibt es Geschichten über Geschichten, wisst ihr, und das ist noch nicht mal das Endziel. Und das tun wir auch nicht, damit wir groß dastehen wollen. Aber wisst ihr, die Welt muss wieder hören, dass es da mehr gibt als Wahrsager, weil die Polizei geht zum Wahrsager, um Morde aufzuklären. Und die Leute, an die Weltwetterkommen habe ich vor vielen Jahren gesehen, es werden Zeitungsreporter wieder in Versammlungen sitzen und werden mitschreiben, was die Gemeinde Jesu und den prophetischen Geist sagt, weil Gott schneller offenbaren wird, wie das, was am nächsten Tag in den News gebracht wird. Das ist ein bisschen erschreckend zum Teil auch. Und es ist, wie wenn du jetzt ein Maleranfänger Picasso zeigst oder was auch immer. Ich bin ja da auch nicht so bewandert. Oder eine ganz schwierige Technik. Und der denkt vielleicht, aber wer weiß, als ich damals anfing, den ersten Eindrücken nachzugehen und ich hörte den einen oder anderen Prophet mal etwas sagen, was so exakt kam, fing ein Traum in meinem Herzen an. Vielleicht gebraucht mich Gott eines Tages auch mal so. Vielleicht kann ich eines Tages auch mal der Welt zeigen, dass Gott ist ein Gott, der redet. Und es ist mehr wie ein Apfel und der Wurm drin. Und es ist mehr wie ein Baum und eine grüne Wiese. Aber bis ich dorthin gekommen bin, dass das erste Mal solche Dinge kamen, war ein Zeitraum vielleicht 20 Jahre. Und Gott hat mich geformt, formt mich weiter. Und ich habe Fehler gemacht, viele Fehler gemacht auf dem Weg dorthin. Aber mein Ziel war nie, dass ich dem jetzt nachgejagt bin, sondern ich wollte zur Ehre meines Vaters, und es will ich immer noch, ein perfektes Sprachrohr werden, wie es nur geht, das immer mehr von ihm hörbar ist. Und gleichzeitig zeigen in der Art, was ich weitergebe, dass es einen großen Gott gibt, auch in Österreich, der auch heute noch redet. Und Vater, so danken wir dir von ganzem Herzen. Und ich möchte nochmal für dich beten, dass dein alles zunimmt, was der Herr dir gegeben hat, an geistlichen Dingen, die da sind. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du eine prophetische Gemeinde gesetzt hast. Eine Gemeinde, die dein Herz widerspiegelt. Ich danke dir für Kinder Gottes hier, die hier sind, weil sie Hunger haben danach, dein Reden für sich zu hören, aber auch für andere. Manche hier vielleicht, Herr, werden eines Tages von Königen und Präsidenten sprechen. Ich weiß es nicht, du weißt es. Aber ich möchte dich einfach bitten, dass niemand hier sich selbst begrenzt in seinem Herzen in Bezug auf deine Möglichkeiten und deine Art zu reden. Vater, ich möchte, dass all das, was von dir war jetzt auch in dieser Zeit, dass es im Herzen bleibt, darum bitte ich. Und wo Dinge waren, die von mir waren, nimm die weg, Herr, was nicht passt. Gleichzeitig, Vater, bitte ich, dass das Größte überhaupt permanent bei meinen Geschwistern ist. Und es ist deine Liebe, die Liebe des Vaters. Und so segne ich euch mit einer fortwährenden Offenbarung der Vaterliebe Gottes und Kühnheit, die Dinge zu tun, die der Herr euch sagt, dass ihr sie tun sollt. Mit der Weisheit des Himmels und mit dem liebenden Herzen des Vaters. Und weil wir das glauben, bekennen wir noch einmal, ich bin Gottes Schnucki Putzi. Amen. Gottes Segen euch.